Der Schriftführer begann ihm die in diesem Falle gebräuchliche Erklärung zu diktieren. Das heißt, ich kann nicht zahlen, verspreche es in der und der Frist irgendwann zu tun, werde die Stadt nicht verlassen und mein Eigentum weder verkaufen noch verschenken und dergleichen mehr. »Sie können ja gar nicht schreiben, die Feder fällt Ihnen ja aus der Hand«, bemerkte der Schriftführer und blickte Raskolnikow teilnehmend an. »Sind Sie krank?« »Ja, der Kopf schwindelt mir. Diktieren Sie weiter.« »Das ist alles. Unterschreiben Sie es.« Der Schriftführer nahm das Papier und wendete sich anderen Besuchern zu. Raskolnikow gab die Feder zurück, aber anstatt aufzustehen und wegzugehen, stützte er die Ellbogen auf den Tisch und presste mit den Händen den Kopf zusammen. Es war, als ob man ihm einen Nagel in die Schläfe hineinschlüge. Ein wunderlicher Gedanke kam ihm plötzlich. Sofort aufzustehen, zu Nikodim Fomitsch zu gehen und ihm das Gestrige zu erzählen. Alles. Bis in die letzte Einzelheit, dann mit ihm in seine Wohnung zu gehen und ihm die Sachen im Loch des Winkels zu zeigen. Der Drang war so stark, dass er sich schon erhob, um es auszuführen. »Soll ich nicht erst noch einen Augenblick nachdenken?« fuhr es ihm durch den Kopf. »Nein, besser nicht nachdenken. Und die Sache ist abgetan.« Aber plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen. Nikodim Fomitsch sprach voll Eifer mit Ilja Petrowitsch und er vernahm folgende Worte. »Es ist unmöglich. Man wird beide freilassen. Erstens widerspricht alles einer solchen Annahme. Urteilen Sie selbst. Warum holten Sie den Hausmeister, wenn Sie es getan hatten? Etwa um sich selbst anzuzeigen? Oder aus Schlauheit? Nein, das wäre schon gar zu schlau. Und schließlich den Studenten Pestjakow haben beide Hausmeister und eine Frau am Tor im selben Moment gesehen, als er hineinging. Und er ging mit drei Bekannten zusammen und verabschiedete sich von ihnen am Tor. Dann fragte er die Hausmeister nach der Wohnung in Gegenwart seiner Bekannten. Nun, wird jemand nach der Wohnung fragen, wenn er so eine Absicht hat? Und Koch, der hat, bevor er zu der Alten ging, eine halbe Stunde unten bei dem Silberarbeiter gesessen und er ist genau 7:45 zu der Alten hinaufgegangen. Jetzt überlegen Sie. Aber erlauben Sie, da ist ein Widerspruch. Die beiden behaupten selbst, dass sie geklopft haben und dass die Tür verschlossen war. Und nach 3 Minuten, als sie mit dem Hausmeister hinaufkamen, erwies sich, dass die Tür offen war.